Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Clean. Makes ist an die Fredio Show. Sonntag 17 bis 18 Uhr. Diesmal nur mit mir, dem Hagen. Im Laufe der Sendung werde ich den Rick bestimmt mal zuschalten. Telefonisch. In dieser Sendung heute ein Liebes-Special von Sinner.cc. Ein westdeutsches Elektronika-Label im Bereich Dub, Techno, Ambient. Ihr könnt auch gern hier anrufen im Coloradio Studio. Und zwar ist das die 0351 320 54711 und könnt direkt mit mir sprechen. Und das, was ihr gerade hört, ist Daniel Blomqvist mit Not For Me. In dieser Stunde werde ich euch die 100. oder besser gesagt das 100. Release von Sinner präsentieren. Was ihr gerade hört, diverse Künstler des Netlabels sind darauf zu finden. Und dieses 100. Release kommt ihr in dieser Stunde auf die Ohren. Ich hoffe, es gefällt und wünsche euch erstmal viel Spaß. Und es sei noch zu erwähnen, diese Sendung ist dem AZ Conny gewidmet, in Dresden natürlich. Ihr findet uns natürlich auch im Netz unter myspace.com/sandeeveshow. Dieser Tune ist von Unit 21 mit dem Titel December. Wer mit Sinner.cc nichts anfangen kann, den buchstabiere ich das Ganze nochmal. Da kann man alle Tunes downloaden, den kompletten Labelkatalog als MP3 in super Qualität. Und das wäre dann thinner.cc. Schöne, entspannte Sonntagabend, nachmittags, besser gesagt Musik, für euch da draußen, auf Coloradio. Schönen Sonntag noch. Es hat irgendwie nicht funktioniert, dass du live im Äther warst, aber macht nichts. Danke für den Anruf. Ich habe einfach vergessen, das gewisse Knöpfchen zu drücken. Und wie gesagt, ihr könnt anrufen unter 0351 320 54711 und mich sprechen. Rick, bitte melde dich. einfach Künstler des Labels zu nennen. Oh, da kommt ein Anruf rein, da werde ich mal kurz reinschalten. Hallihallo. Hagen? Hi, hörst du mich übers Radio? Könnt ihr mir mal bitte Hagen geben? Kopfhörer aufsetzen, Kopfhörer, jetzt. Jetzt. Jetzt. Erzähl, ah, wie geht's? Das klappt doch ganz gut, Herr von und zu. Ja, geht? Ja, es geht. Ich höre mich doch selber quatschen. Ich sollte vielleicht mal meinen Windableiter machen. Ah, okay. Bevor es piept bei dir. Ja. Und wie findest du Musik? Sehr schön, sehr entspannt. Sehr entspannt. Deshalb sage ich an der Stelle sinner.cc, sei allen ans Herz gelegt. Die neue Entdeckung des Jahres für mich. Ja, erzähl mir was. Ich soll was erzählen? Ja, ich kann ja heute leider nicht im Studio sein, weil es mich etwas niedergerafft hat. Die kalten Temperaturen, das beschissene Wetter ließen mich ja niederrafen. Und dann sitze ich zu Hause und schnupfe. Okay, man hört und es. Ist aber auch egal. Ich meine, im digitalen Zeitalter kann man ja dann über Telefon sich einklinken und genau beiwohnen der Sendung. Genau, kannst du eigentlich mal unseren Zuhörern verraten von deiner heimischen Couch aus, wer nächstes Mal bei uns in der Sendung ist? Elektronik. Oder Finn Franklin oder welche Synonyme, Pseudonyme oder Künstlername er sonst noch so hat. Okay. Er hat zugesagt und wird im kommenden Monat am, lass mich kurz schauen, hab doch alles hier. Na los, sag's. Mein Rechnersteller wäre, warte. Genau, am 19. Oktober. Am 19. Ist er bei uns in der Sendung. Okay. Na da, freut euch drauf. Ich hoffe, er bringt mal neue Tunes mit. Er war ja schon zweimal bei uns, oder? Ja, war. Es kann gut sein, dass er zweimal da war, ja. Ja, ich glaube schon, ja. Er wird auf jeden Fall was Neues mitbringen und über seine Erlebnisse in letzter Zeit sprechen, da er sehr, sehr viel unterwegs ist. Ja, und Newcomer. Und Clubs hier in Deutschland gespielt hat. Genau. Ich glaube sogar Nature One, oder? Keine Ahnung. Ich bin nicht sicher, aber wir fragen nächste Woche, sage ich, nächsten Monat. Genau, so werden wir das machen. Na dann, Rick, dann würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns und... Auf jeden Fall, ich höre dich haben. Danke, das ist cool. Erster Test bestanden. Ja, falls ich noch was habe, rufe ich nochmal an. Gut, alles klar. Bis später. Dann bis später. Tschüss. Ja, tschüss. Wie gesagt, wie ihr gehört habt, ihr könnt anrufen unter 0351 320 54711 und direkt mit mir sprechen. Nochmal auf das Label Sinner zurückzukommen. Die Künstler gehen weltweit ein und aus. Holger Flinch ist dabei aus Neu-Isenburg, Deutschland. Marco Fürstenberg aus Leipzig. Fieg aus Kanada, Montreal. Tipula aus Belfast. Was lese ich noch auf der Seite? Ja, Holländer sind vertreten. Amerikaner, Australier. Russen. Schweizer sogar und Chilenen. Da kann ich Christian Dittmann empfehlen. wie man hört, geht es auch ein bisschen raffer zur Sache. hier auf Coloradio, die Sunday Eve Radio Show. Vielleicht mal jemand von diesem Label auf einer Veranstaltung zu hören, gibt es nächste Woche in der Panoramabar in Berlin. Marco Fürstenberg. Merkt euch den 26.09. vor. Unter anderem auch dabei Sven Meisemann, der letzte Woche hier in Dresden war, und Don Williams. Und das Ganze natürlich live. Und heute ab 21 Uhr Cosmic Listener hier auf Coloradio mit DNZ und Bambusa Metake. an dieser Stelle, ihr könnt immer noch anrufen. 0351 320 54711. Damit noch ein Tipp in eigener Sache. Am 10.10. in der Galerie Disco gibt es eine neue Deo-Kür. Mit Zielinski als Live-Act und François Ozillo als Percussionist, wie es Sören Machiste von der TV Records an den Keys. DJs wie gehabt, ich als HGN, Insekt O und Korova. Möchte den Tom nicht vergessen, der wie immer die besten Getränke an der Bar serviert. Und bevor diese Veranstaltung am 10.10. ist, kann ich noch ein anderes Highlight empfehlen. Am 3. Oktober Robodance präsentiert DMX Crew. Und davor die Moroders mit Sweetbox. RB Bad ist am Start. Und sie selber und natürlich Sneaker. Wer mehr Infos haben möchte über die Galerie Disco, der sollte sich auf galeriedisco.de umschauen. Neue Webseite des besten Clubs der Stadt. Das ist die Sunday Eve Show auf Color Radio. könnt diese Sendung auch downloaden demnächst auf myspace.com/SundayEveShow. Dort könnt ihr natürlich auch alle vorangegangenen Sendungen euch downloaden und immer wieder anhören. In 4 Wochen zu Gast Finn Frenklin, oder was er sagt, Elektronik oder wer weiß wie, Rick erwähnte es vorhin, vom Etwi Record Label. Das ist der vorletzte Tune, glaube ich. Mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Eloy Brunel mit Deep Mush. Wer Sinner Net, das Wort gesagt, das Sinner Net Label öfters hören möchte, kann sich bei Last.fm reinklicken. Den einen oder anderen noch ein interessanter Link auf sinner.cc, nämlich ein Link zu One Bit Wonder aus Leipzig, ähnlicher Sound, für alle die Interesse haben an mehr. Und jetzt ein besonderer Act von Sinner, nämlich das Kraftfuttermischwerk. Sind wir schon fast am Ende angekommen. Die Sandeef Radio Show mit mir, dem Hagen. Und es ist immer noch Coloradio. Nach uns folgt das Hörwerk, die Sendung fürs Hörspiel. Zu erwähnen sei nochmal der 10.10. in der Galerie Disco. DOQ ist wieder da, dritte Saison mit regionalen Line-Up. Zielinski als Live-Act, François Ostello an den Percussion und Sören Manchester an den Keys. Oder www.skepa.de oder www.galeriedisco.de. An dieser Stelle von euch. Danke fürs Zuhören und Anrufen. In 4 Wochen, wie gesagt, wieder mit Electronic aka Finn Franklin. Da ist auch der Rick wieder dabei. Vielleicht bin ich zu Hause und ruf von zu Hause mal an. Werd wieder gesund. Nach uns, wie gesagt, das Hörwerk. Und tschüss von meiner Seite an euch da draußen. Vielleicht sehen wir uns am 10.10. Und an der Stelle nicht vergessen, 21 Uhr Cosmic Listener mit DNZ vom Fat Fenders und ja, einen unbekannten schwarzen Weißen.